euch in Samt und Seide und ihr mästet euch an reich gedeckten Tafeln. Unsere Klagen sind euch lästig. Ihr könnt und wollt uns nicht verstehen. Ihr lebt im Überfluss, satt bis zum Überdruss. Und was euch stört, wollt ihr nicht sehen. Wir stehen hier draußen wie Gespenster. Hellen Fenster. Ihr seht draußen nur die Nacht. Blind vom Licht könnt ihr nicht ahnen, das Elend mehr ist als Wort. Ihr sagt nie in die großen der Straße sterben, zwischen Retten, Müll und Flüchen, heißt Leben nur zugrunde gehen, in Menschen ohne Mut.